الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Alles hoffe mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heilung und Barmherzigkeit, sowie auch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, als Fortsetzung der vorherigen Predigt von letzter Woche erinnere ich mich an euch noch einmal daran, dass Allah azza wa jal den Menschen in diesem Leben Dinge gibt, nicht weil sie etwas Besonderes sind, sondern um sie auf die Probe zu stellen, um zu sehen, wie wir damit umgehen. Damit wir dadurch ein Argument für uns haben oder ein Argument gegen uns haben. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal hat im Koran al-Karim eine Welt beschrieben, nach der sich die Seelen sehnen, nach der der Mensch sein Leben ausrichtet, wenn er davon erfahren hat und daran glaubt. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns von einem Paradiesgarten erzählt und von Dingen darin berichtet, um uns einen kleinen Vorgeschmack zu geben von dem, was es dort gibt. Aber ansonsten die Wirklichkeit dieser Dinge, zweifellos kennt sie nur Allah Azza wa Jal. Und wir werden sie, insha'Allah Ta'ala, eines Tages erfahren. Allah Subhanahu wa Ta'ala beispielsweise berichtet uns von den Trinkbechern, die der Mensch dort in die Hand nimmt und davon trinken wird. Und so heißt es sinngemäß in Surat al-Insan, Ayah 5, dass die Gläubigen, die Frommen, aus Bechern trinken werden, dessen Beimischung Kampfer ist. Und Kampfer auf Arabisch Kafur ist natürlich nicht der gleiche wie in diesem Leben, sondern ein viel besserer und reinerer. Die Trinkgefäße in diesem Leben, sie können zerbrechen. Und jedem von uns ist ja schon passiert, dass ihm ein Glas runtergefallen ist. Und sie rosten. Und sie können verloren gehen. Und sie können gestohlen werden. Und sie können kaputt gehen. Aber die Trinkgefäße im Jenseits, so berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass darin herumgereicht werden ihnen, das heißt den Paradiesbewohnern, Gefäße aus Silber und Trinkschalen, die wie aus und Trinkschalen, die aus Glas sind, darin diese Trinkschalen aus Glas und gleichzeitig Silber, das heißt Silber, das man aber durchschauen kann, das ist eine Art, eine Beschreibung, liebe Geschwister, die kennen wir nicht. Das ist für uns heutzutage eine Art Widerspruch. Wir können uns nicht vorstellen, was soll das heißen, Silber. Silber hat eine bestimmte Farbe. Wie kann man da durchschauen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon zu trinken geben. Amen. Liebe Geschwister, der Wein in diesem Leben macht einen benommen und lässt einen verwirrt sein und lässt einen taumeln. Aber der Wein im Paradiesgarten, Allah sagte darin, über diesen Wein in Surat As-Saffat sinngemäß, darin steckt nichts Beeinträchtigendes, noch werden sie dadurch verwirrt. Das heißt, noch, also weder benimmt es dich teilweise, noch komplett. Und darin gibt es junge Knaben, die einem aus Trinkschalen und aus Krügen zu trinken geben, aus einem Becher, aus einem Quell. Und Allah alleine weiß, was für ein Quell das ist und was sich darin befindet und was man noch daraus herausholen kann. Dieses Getränk, das niemals kaputt geht, dieses Getränk, das niemals abläuft, dieses Getränk, das einen nicht benimmt und keine Bauchschmerzen verursacht und kein Erbrechen verursacht und sonst nichts anderes verursacht am Körper, wodurch die Niere oder die Leber zerstört wird. Der Wein im Jenseits, liebe Geschwister, ist nicht so wie der in diesem Leben rötlich, sondern er ist im Jenseits weiß, hell, strahlend, wie Allah sinngemäß Surat As-Saffat in der 46. Ayah uns mitgeteilt hat. Er hat einen guten Geruch. Er bringt einen nicht dazu, Gott bewahre, Übles zu sprechen. Und er bringt einen nicht dazu, dass man sich schlägt mit anderen Menschen in Kneipen oder auf der Straße oder ähnliches. Und der Wein in diesem Leben ist unrein, rijs. Und der Wein im Jenseits ist rein und reinigend. Allah sagte, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Und ihr Herr gibt ihnen ein reines Getränk zu trinken. Der Wein in diesem Leben ist Grund dafür, dass man Allahs nicht gedenkt. Die Paradiesbewohner allerdings gedenken Allahs die ganze Zeit über. Also wissen wir, dass dieses Getränk einen nicht benimmt. Wir schlafen in diesem Leben. Warum? Weil wir müde geworden sind und Erholung brauchen. Und trotzdem, während dem Schlaf sogar, können sich störende Ereignisse ereignen, wodurch man vielleicht schlaflose Nächte verbringt. Und so kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und berichtete ihn von einem Traum und sagte, ich habe im Traum gesehen, als hätte man mir den Kopf abgeschlagen und dann bin ich meinem eigenen Kopf hinterhergelaufen und habe ihn wieder auf meinen Körper gesetzt. Und er wollte wissen, was bedeutet dieser wirre Traum. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn der Satan mit einem von euch in seinem Schlaf spielt, dann soll er den Menschen davon nichts erzählen. Dieser Hadith in Sahih Muslim überliefert worden. Und der Schlaf, den wir genießen, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, er ist der Bruder des Todes. Das heißt, er ist eine Art Tod. Und darauf weist auch der edle Koran hin, wie wir wissen. Insofern gibt es im Paradiesgarten keinen Schlaf, sondern es gibt dort nur komplette, vollkommene Gesundheit und vollkommenes Ausgeruhtsein. Denn der Schlaf erhält einen davon ab, das zu genießen, was Allah an Wonne bereitet hat. Die Nahrung in diesem Leben, ihr wisst, was mit ihr geschieht und was sie verursacht an großem und kleinem Stuhlgang und was sie verursacht an Erbrechen und vielleicht anderen Unreinheiten. Aber über den Paradiesgarten sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich die Paradiesbewohner, sie werden darin essen und sie werden trinken, aber sie spucken nicht und sie verrichten ihr kleines Geschäft dort nicht. Und sie verrichten auch ihr großes Geschäft dort nicht. Und sie müssen auch darin ihre Nase nicht putzen. Das heißt, sie schneuzen nicht. Sie sagten, o Gesandter Allahs, was ist dann mit der ganzen Nahrung? Wo geht sie hin? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sie verlässt den Körper so, wenn man was gegessen hat und der Magen voll ist und man muss rülpsen, genauso einfach verlässt die Nahrung im Paradies den Körper. Und man schwitzt es aus mit einer Art Schweiß, so ähnlich wie der Moschus. Und ihnen wird der Tasbih und der Tahmid eingegeben, genauso wie euch das Atmen eingegeben worden ist. Das heißt, wir werden automatisiert Subhanallah sagen und automatisiert Alhamdulillah sagen und Allah Azza wa Jal dankbar sein für diese Gaben, die er uns gibt. Dieser Hadith überliefert in Sahih Muslim. Liebe Geschwister, in diesem Leben gibt es Krankheiten, die den Menschen treffen können und dadurch ist man müde, besorgt, bekümmert, traurig, gequält. Allerdings im Paradiesgarten sagt unser Herr subhanahu wa ta'ala zu uns, Salamun alaikum. Und Salamun alaikum, Assalam und Assalama, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Wort Salima. Und Salima bedeutet unversehrt sein. Das heißt, man ist unversehrt, man wünscht sich seinem Bruder Unversehrtheit. Von allem Übel, von allen Krankheiten und allen anderen Dingen, die wir gerade eben erwähnt haben. Und so sagte Allah sinngemäß, Salam sei auf euch, aufgrund dessen, weil ihr geduldig gewesen seid, wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Wer es liebt, in diesem Leben auf den Markt zu gehen und einen Einkaufsbummel zu machen und in die Kaufhäuser zu gehen und links und rechts sich umzuschauen, obwohl man dort mit Sicherheit Dinge sieht, die einem Muslim nicht gewährt sind zu sehen, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Vorbotschaft für diese Menschen, damit sie damit aufhören, wahrlich im Paradiesgarten gibt es auch einen Markt. Die Menschen werden dort jeden Freitag hingehen. Und dann kommt ein Wind aus dem Norden zu ihnen und sorgt dafür, dass ihre Gesichter noch schöner und hübscher werden. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Und liebe Geschwister, egal was auch immer du dir wünschst, egal was auch immer du in diesem Leben gerne hast, so wisse, dass derjenige, der als letztes den Paradiesgarten betreten wird, über ihn sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er dasselbe bekommen wird wie das gesamte Diesseits und noch einmal das Zehnfache dazu. Er bekommt dasselbe wie das ganze Diesseits, egal was du dir in diesem Leben gerne wünschst, es ist darin beinhaltet. Und noch einmal das Zehnfache dazu. Aber es ist so, wie Allah sagte, die einen wollen dieses Leben und die anderen wollen das andere Leben. Und Allah Azza wa Jalla tut niemandem Unrecht. Er gibt dem einen, der dieses Leben will, dieses Leben, und er gibt dem anderen, der das andere Leben will, das andere Leben. Aber was auch immer Allah dir gibt in diesem Leben, es wird zu Ende gehen. Und die Wonne im Paradiesgarten wird nicht aufhören. Allah beschrieb sie als A'ta'an ghayra majdud. Das heißt, eine Gabe, die unaufhörlich ist. Liebe Bruder und liebe Schwester, das, was wir aus diesem Leben mitnehmen, ist vergleichbar mit einem Finger, den du in das Meer steckst. Und wenn du schaust, wie viel Wasser an deinem Finger bleibt, das ist das, was du in das nächste Leben mitnimmst, nämlich gar nichts. Denn das ist nur ein Vergleich, das ist nur ein Gleichnis. Du nimmst gar nichts mit. Und deswegen hat Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Uddatu Sabirin, den Menschen, der dieses Leben bevorzugt, und das ist nicht durch Worte, sondern das ist durch Taten, der dieses Leben bevorzugt, als den unvernünftigsten der gesamten Schöpfung bezeichnet. Als denjenigen bezeichnet, der am wenigsten Verstand hat, denn er hat die Fantasie der Wirklichkeit vorgezogen. Er hat den Schlaf der Wachsamkeit vorgezogen. Er hat den vorübergehenden Schatten der dauerhaften Wonne bevorzugt. Und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu Paradiesbewohnern machen. Amen. Liebe Geschwister, wir müssen wissen, es ist so, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dass der Paradiesgarten umgeben ist mit Dingen, die wir verabscheuen. Er ist umgeben mit Geduld, er ist umgeben mit Krankheiten, er ist umgeben mit Armut, er ist umgeben mit vielen Dingen, die wir nicht mögen. Aber so ist die Tatsache. Und der steile Weg, das ist der Weg Al-Aqaba, das ist der Weg, der zum Paradiesgarten führt. Aber die Bequemlichkeit und das Nichtstun ist vielleicht auf kurze Sicht einfacher, aber auf lange Sicht mit Sicherheit nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch die Kraft verleihen, den steilen Passweg hinaufzugehen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Sallallahu alaihi wa sallam.